Kundgabe 577. Empfangen durch Bertha Dudde am 10.09.1938. Seele wählt ihren Aufenthaltsort als Mensch selbst. Menschen als schaffende Macht. Endlos lang ist der Weg, den die Seele zu gehen hat, bevor sie im Reifezustand der Nähe des Herrn würdig ist. Ungeachtet dessen aber nimmt die Seele doch dieses Los auf sich. Zuerst zwar ohne eigenen Willen, nur dem Willen Gottes gehorchend. Doch vor der Geburt des Menschen wählt sie sich doch ihren Aufenthaltsort aus, in freier und klarer Erkenntnis, in welcher Umgebung sie ihren Reifezustand am ehesten erreichen kann. Es ist zwar dies auch eine Anordnung von Gott, der sie sich aber mit vollem Willen unterzieht und ohne Zögern sie nun den Weg beschreitet, der ihr endgültige Befreiung aus der starren Form der Materie bringt und das in einer Zeit, die sie selbst bestimmen kann, je nachdem sie ihre Erdenaufgabe erfüllt. In unbeschreiblichem Ausmaß bietet sich ihr nun die Gelegenheit, nur der Befreiung von ihrer letzten Hülle zu leben. Sie braucht nur zu wollen und sich den Anordnungen Gottes zu fügen, denen sie sich auch Kraft ihres freien Willens widersetzen kann. Und ihr Zustand wird immer lichter und reiner und geht der Vergeistigung entgegen. Wo sich nun der Seele ein Widerstand entgegensetzt, bleibt die Hilfe Gottes nicht aus, indem ihr Wille gestärkt wird, der nach oben verlangt. Nur völlig Unwilligen, die nicht den geringsten Willen haben, nach oben zu gelangen, kann diese Kraft nicht zugehen, da diese aus der Liebe zu Gott entspringt. Die Liebe zu Gott aber auch den Willen auslöst, ihm näher zu kommen. So braucht nur immer der Mensch die Größe, Allmacht und Güte Gottes erkennen, dann wird auch die Liebe in ihm wurzeln und diese wieder den festen Willen erzeugen, emporzugelangen in die Nähe des himmlischen Vaters. So werden alle Bemühungen der jenseitigen Welt immer zuerst dahin gehen, dass dem Erdenkind das Wunder der Schöpfung anschaulich wird und es durch diese in lebendige Fühlungnahme mit dem Schöpfer tritt. Dann wird eine tiefe Ehrfurcht den Menschen erfassen und immer eingehender wird ihn die Schöpfung belehren. Denn alles in der Welt geschieht nur des Menschen wegen und ist nur des Menschen wegen da. So ist auch die ewige Gottheit jederzeit bereit, das Erdenkind am Schöpfungswerk teilnehmen zu lassen. Denn sie gab dem Menschen in kleinem Maß ebenfalls die Macht, zu schaffen auf Erden und Dinge entstehen zu lassen. Und diese Macht sollte den unwissenden Menschen schon erkennen lassen, in welchem Verhältnis er zu dem göttlichen Schöpfer steht, dass er im Kleinsten das Gleiche ist wie die ewige Urkraft, von der er ausgegangen ist. Die Schaffenskraft ist einem jeden Menschen eigen, auch dem Nicht-Erkennenden. Ein jeder verfügt über ein anderes Können und kann sich so auf der Erde völlig selbstständig betätigen, teils selbsterzeugend, teils Ursache und Wirkung ergründend und dem Schaffenden sein Wissen nutzbar machend. So wohnt in jedem Menschen die göttliche Kraft, nur wie er sie nützet, liegt ihm selbst ob. Das Vorhandensein der Gotteskraft im Menschen sollte zur Erkenntnis führen, wessen Schöpfung er eigentlich ist. Doch wer blind an allem Wunderbaren vorübergeht und in Selbstüberhebung glaubt, sich selbst auf die Stufe im Erdendasein gestellt zu haben durch eigene Kraft, dessen Seele muss den Weg der Verkörperung oder der Unfreiheit noch lange gehen. Denn die Materie wird sie gefangen halten, bis sie erkannt hat. Gott stellt den Menschen immer vor neue Fragen, Ereignisse und Entscheidungen. Und unzählige Möglichkeiten sind ihm gegeben, wo er den Anschluss finden kann an die Ewigkeit, an den himmlischen Vater, wenn er in seiner Schwäche erkennen muss, dass seine Macht allein nicht mehr genügt. Aller Widerstand müsste dann gebrochen sein, wenn der Mensch seinen Willen demütig beugen möchte vor dem, dem alle Macht zusteht. Die grenzenlose Selbstliebe der Menschen ist es, die den Weg zum Vater so schwer finden lässt. Immer will der Mensch sich selbst zum Mittelpunkt machen, und alles um ihn soll ihm dienen zur Erfüllung seiner Wünsche. Anstatt dass er dienet mit allem, was sein ist, dem Herrn und Schöpfer des Himmels und der Erde. Solches wird ihm höheren Lohn eintragen dereinst, als er je mit aller Anstrengung auf Erden erringen kann, und wird ihm wieder in den Urzustand versetzen, der ihn frei macht und unendlich glücklich bis in alle Ewigkeit. Amen.